Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Es läuft zurzeit eine große 1Live Aktion und diese Aktion heißt Mit Herzenslust. Und mit dieser Aktion wollen wir von 1Live die Aktivitäten der deutschen AIDS-Hilfe unterstützen. Und im Rahmen dieser Aktion Mit Herzenslust findet heute Abend, heute Nacht auch unsere Sendung statt. Und das Thema der Sendung heißt Safer Sex Spaß. Erzählt mir von all den Praktiken, die ihr schon praktiziert habt, die ihr hinter euch habt, die wirklich absolut safe sind, die ohne Infektionsrisiko genossen werden können. Sex, der Spaß macht, aber ohne, dass man in irgendeiner Weise sich infizieren könnte. Safer Sex Spaß, so heißt unsere Sendung heute Nacht. Die Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht, wie immer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Klaus, 35 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hi. Ja, Safer Sex Spaß. Ja, also ich stehe auf Bondage. Auf Bondage? Also, ja, also Fesselspiele. Ja, Bondage. Und ja, dabei geht es eigentlich gar nicht so sehr darum, jetzt einen Geschlechtsverkehr zu haben, sondern es ist ja ein Rollenspiel halt eben, das Ausgeliefertsein. Mhm. Also du lässt dich fesseln oder fesselst ja, du? Ja, also bei mir ist es so, dass ich die Rollen wechsle, also ich bin lieber passiv, aber auch aktiv. Beschreib doch mal dann genau, wie das vor sich geht. Bist du heterosexuell oder homosexuell? Ich bin schwul. Du bist schwul. Ja. Also dein Partner, was macht der genau dann mit dir? Ja, man könnte es fast wie ein Ritual beschreiben. Also man fängt nach und nach an. Mhm. Man wird gefesselt halt, zum Beispiel aufs Bett gebunden. Mhm. So alle Viere von sich gestellt? Ja, zum Beispiel. Ja. Aber es gibt da so viele Möglichkeiten, so viele Varianten, wo halt immer mehr die Bewegungsfreiheit zum Beispiel eingeschränkt wird. Mhm. Und man halt immer mehr dem Partner ausgeliefert ist. Mhm. Wie wird man ans Fest? Wir bleiben mal bei dem Beispiel gefesselt ans Bett. Ja. Ne, so auseinandergestreckt. Zum Beispiel, ja, genau. Ja. Wie wirst du gefesselt? Bist du denn schon ganz nackt oder ist das auch von Mal zu Mal verschieden? Das ist von Mal zu Mal verschieden. Also man kann, was weiß ich, anfangen, erstmal jemanden die Hände auf den Rücken zu binden oder halt so viele Hände festzumachen und dann wird man ausgezogen oder man steigt, ja, es gibt viele Möglichkeiten. Mhm. Also man kann sich auch erst ausziehen und dann anfangen. Mhm. Was passiert denn dann weiter, wenn du gefesselt da auf deinem Bett liegst? Ja, dann kann, also oftmals fängt man da an und tut die Sinneswahrnehmung einschränken, also zum Beispiel eine Augenbinde und eben die Bewegungslosigkeit. Was bewirkt die Augenbinde? Die bewirkt eigentlich, dass andere Empfindungen verstärkt werden, also das Fühlen. Mhm. Wenn man dann zum Beispiel nichts mehr sieht und dann an verschiedenen Stellen gestreichelt wird oder so, dann empfindet man das intensiver. Also der Partner beispielsweise streichelt dich, was macht er noch? Ja gut, es gibt dann eine Menge Möglichkeiten. Also man kann, was weiß ich, auch mit Wachs oder Eiswürfeln Reize ausüben. Mhm. Und ja, dabei geht es halt also gar nicht so sehr um den eigentlichen Geschlechtsverkehr jetzt. Mhm. So. Beschäftigt sich dein Partner denn auch dann mit deinem primären Geschlechtsteil oder hat das auch gar nicht mal so, steht das gar nicht so im Vordergrund? Doch, das spielt natürlich auch klar eine große Rolle. Mhm. Aber es ist jetzt geht halt gar nicht jetzt darum, nun, dass man Analverkehr macht oder so. Ja. Endet denn ein solches Spiel immer mit einem Orgasmus? Oder muss das auch gar nicht sein? Ja, eigentlich, also bei mir schon. Bei dir schon, aber es ist so, dass es muss nicht. Also manchmal ist man auch, also ich habe es auch schon etliche Male erlebt, dass man einfach so erregt war, dass ich dann gar nicht kommen konnte. Also dann war es einfach, aber es war einfach ein berauschendes Erlebnis. Es, also ich bin ein sehr verstandeslastiger Mensch und es ist einfach eine Möglichkeit, wie man sich absolut fallen lassen kann. Mhm. Und das ist eigentlich das Faszinierende dabei, das, was am meisten Spaß macht. Du lässt dich absolut fallen. Das bedeutet ja auch, dass du deinem Partner fast die absolute Freiheit gibst, mit dir anstellen zu können, was er gerne möchte. Ja, das bespricht man vorher. Mhm. Also vorher steckt man Grenzen ab und man bei solchen Spielen ist es auch ganz wichtig, dass man Safe Words vereinbart. Also er kann zum Beispiel dich nicht dazu zwingen, in dem Moment könntest du dich ja gar nicht wehren, ungeschützten Analverkehr zu praktizieren. Doch, zwingen könnte er mich da natürlich schon zu. Aber es gibt ja vorher die Absprache und deshalb passiert es dann eben doch nicht. Ja, man vereinbart, es gibt fast sogar internationale Wörter, also Mayday oder Red, also Wörter, die mit der Szene an sich nichts zu tun haben, mit denen man signalisieren kann, hier ist absolut Schluss, sofort aufhören. Also generell kann man sagen, bei solchen Spielchen, die Spielchen im Allgemeinen sind wirklich safe, kann man sagen. Und wenn es dann zum Äußersten kommt, muss man das vorher genau besprochen haben, wie man es dann durchzieht. Ja, genau. Man bespricht sogar die Grenzen und man tastet sich auch langsam an Grenzen ran, wenn man irgendwas dann macht und dann... Also, wie gesagt, es geht gar nicht so darum, man holt auf jemanden vielleicht mit der Hand einen runter und es kommt gar nicht so sehr darauf an, dass man jetzt einen Analverkehr macht. Verstehe, ja. Dass da die Möglichkeit gäbe, dass man ein Kondom reißt. Ja, also sicher eine schöne Spielart für Safer Sex, die sehr zu genießen ist, wenn man drauf steht und die auch sehr geil macht, wenn man drauf steht eben, ne? Ja. Ja. Danke für deinen Anruf. Keine Klaus, Sache. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Safer Sex Spaß, so heißt unsere Sendung heute Nacht und die findet statt im Rahmen unserer 1Live-Aktion mit Herzenslust. Mit dieser Aktion unterstützen wir die Deutsche AIDS-Hilfe und wir wollen uns unterhalten heute Nacht über Safer Sex. Das ist keine langweilige Angelegenheit. Man kann Safe Sex wunderbare Sachen machen, schweinische Dinge tun, geile Dinge veranstalten, ohne dass man einem Infektionsrisiko ausgesetzt ist. Und ich hatte gerade dazu aufgerufen und frage euch jetzt auch, was alles habt ihr schon gemacht oder macht ihr in Sachen Sexualität, was wirklich sicher ist, was safe ist, was unter der Rubrik Safer Sex durchaus und gut einzuordnen ist. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und wenn ihr faxt, vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann zurückrufen können, eventuell. Oliver, 14 Jahre alt. Ja, Olli hier. Ja, Olli. Ja, hi Domi. Du hast auch zu dem Thema angerufen? Ja, und zwar, ich hatte eine Freundin, die kenne ich jetzt seit mittlerweile 1,5 Jahren. Ich war zwar nur 5 Monate mit ihr zusammen, so, aber wir haben uns halt bis zum Höchsten geküsst, so ohne Fummeln und so, halt nur geknutscht. Geknutscht, ja. Stundenlang. Viele Stunden lang? Mhm. Ja. Ja, die heißt Iona und so und das war eigentlich recht witzig. Und ah ja, genau. Das ist natürlich auch absolut safe, ne? Mhm. Ja. Ja, also... So durch die Hose geht ja eigentlich nichts. Bist du mit dem Mädchen noch zusammen im Moment? Nee, im Moment nicht. Nicht mehr. Warum nicht mehr? Ja, war einfach nichts mehr. War nichts mehr. War nichts mehr mit Knutschen und so. Mhm. Ist eine lange Zeit, ne? Wenn man so jung ist wie du und dann so lange mit einem Mädchen zusammen, finde ich schon verdammt lang. Mhm. Aber gut, wird klar. Wie kam es denn bei euch dazu, dass ihr nur, in Anführungszeichen nur, so heftig geknutscht habt, dass es dann doch nicht ein bisschen weiterging? Also ja, ich habe die Nacht bei ihr verbracht so und dann wollten wir halt schlafen gehen und dann haben wir uns halt geknutscht und dann merkten wir, dass wir immer weiter erregt wurden und dann haben wir einfach immer weiter geknutscht. Ja, aber sonst dann weiter nichts gemacht? Nee. War denn nicht die Verlockung da, dann doch ein bisschen weiter zu gehen, als denn nur zu küssen? Nee, wir waren beide Jungfrau und vor allem waren die Eltern auch unten Fußball am gucken. Ah ja. Die kamen dann auch dreimal rein, so 5 Minuten ungefähr, aber... Haben die euch dann nicht beim Knutschen erwischt? Nee. Das nicht? Wir haben dann, also man hört das, wenn die Treppe raufgehen, so. Ja. Haben wir rechtzeitig aufgehört und schlafen gestellt. Ja. Aber das war... Zufall aufgewacht. Aber das war okay, dass ihr dann zusammen in dem Zimmer geschlafen habt. Da haben die Eltern nichts gegen gehabt. Das war okay. Deine Erfahrung bisher total safe, einfach nur, was das Zeug hält, knutschen. Ja, klar. Ne? Oliver, danke für den Anruf, für den Tipp. Tschüss. Gut, bis dann. Ciao. Tschüss. Jürgen, 37 Jahre alt. Ja, einen schönen guten Abend. Ja. Du erzählst uns auch vom Knutschen? Nee. Ich erzähle von einer Safer-Sex-Party. Von einer Safer-Sex-Party gleich? Ja. Das ist ja interessant und spannend. Die wird einmal im Monat veranstaltet. Wo? In der großen deutschen Stadt. In der großen deutschen Stadt. Ja. Ist diese große deutsche Stadt in der Nähe von Köln? Nee, ist nicht in der Nähe von Köln. Aha. Na gut. Ja, und da bin ich also ehrenamtlicher Mitarbeiter und da wollte ich halt von mal erzählen. Ja, bitte, wir sind ganz gespannt. Ja, das beginnt um 9 Uhr, ist also Eintrittszeit. Was kostet der Eintritt? 12 Mark. Geht ja auch noch. Ja, ist also für schwule Männer, also nur für Männer. Nur für Männer, ah ja. Ja, also ab 18 Jahren bis JWD. Von 18 bis 80. Bitte, ja, so ungefähr, ja. Ja. Und man geht's, kriegt an der Garderobe so eine Tüte, tut man da Klamotten rein und zieht sie bis auf die Unterhose aus, also bis auf Unterwäsche aus. Aha. Und geht dann an so einem Vorhang vorbei, an die, in die Bar, in den Barbereich, das sind Sitzmöglichkeiten, kann man so Bierchen trinken. Also man sollte auf jeden Fall die Unterhose gewaschen haben vorher. Und man ja, sollte eine, das wäre nett, ja. Und man sollte eine knackige Unterhose anhaben. Bitte? Man sollte auch eine knackige Unterhose anhaben. Ja, schon, würde ich schon sagen. Dürfen denn die Jungs auch nackt gleich reingehen? Habe ich noch nicht erlebt, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also die meisten haben dann ihr Unterhöschen dann doch an. Ja, richtig. Wie gesagt, dann ist vor dem Barbereich, hinterm Barbereich, haben wir dann so eine Kuschellandschaft aufgebaut mit Betten und Liegen und Vorhängen, so ein bisschen Separés, so einen kleinen Darkroom und einen kleinen Fernsehraum. Und dann kann man sich halt den Leuten unterhalten in der Bar und kennenlernen, mit denen dann hinten durchgehen oder allein hinten durchgehen und dort Leute kennenlernen und sich dann auf den Betten da vergnügen. Ja, und was ist jetzt da besonders safe dran? Dass wir schon Wert drauf legen, dass dies eine safer Sex Party ist. Also, dass man da jetzt nicht ohne Kondome rumfliegt und so. Also keine safer Sex Party gemacht. Also, es geht schon darum, im Prinzip ist es eine Sex Party. Ja. Es wird auch knallharter Sex praktiziert. Ja, kann man schon sagen. In allen Varianten. In allen Varianten. Aber ihr, die ihr da mitarbeitet, habt ein strenges Auge darauf, dass absolut alles nur mit Gummis passiert. Wir füllen die Kondome und die, das Kleid auch immer nach, wenn es mal fehlt oder so. Man sieht ja auch, dass dann benutzt wird, dass die Schalen halt leer sind. Ne? Das heißt, das habe ich jetzt nicht verstanden. Die kriegt man umsonst, die Kondome? Ja, klar, kriegt man umsonst. Die stehen und liegen da rum. Ja, richtig. Ja. Das bedeutet doch auch, dass ihr, die Mitarbeiter, dann ständig da rumsausen müsst und aufpasst und guckt. Ja, aufpassen ist vielleicht... Ihr zieht dann die Jungs ein bisschen auseinander und guckt, ob da auch ein Kondom zwischen ist oder nicht. Ja, so krass war nicht, aber ich glaube schon, dass wir da schon Auge drauf haben, ja. Nur höre ich ja in dieser Sendung, wenn du meine Sendung ab und zu verfolgst, du wirst es mitbekommen haben auch, also fürchterlich oft und zunehmend, dass dieses Thema Safer Sex überhaupt gar kein Thema mehr ist, auch nicht bei jungen Schwulen mehr. Kannst du das bestätigen? Ja. Also ich muss sagen, so ich in der Stadt mal unterwegs bin und mal so mal auf Partys bin, dass ich dann schon an sich schon sehr oft erlebe, dass die Leute kein Kondom benutzen. Also ich finde es wirklich. Ich finde das sehr, sehr schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es erschütternd. Ich finde auch, dass es zurzeit viel zu wenig Aufklärung gibt in Sachen AIDS-Infektionsrisiken. Vor allen Dingen, ich finde auch eher, dass die jüngeren Leute da so nicht drauf ansprechen, diese Kampagnen. Und es betrifft ja eben nun nicht, weiß Gott, nicht nur die sogenannten Risikogruppen, sondern es betrifft alle. Ja. Letztendlich alle. Was gibt es irgendwie eine Grenze dann doch bei dieser Sexparty, wo ihr sagt, auch safe, soweit? Also ich würde mal sagen, dass es eher, also man kann mit Massieren anfangen, mit Knutschen, mit Blasen und man ficken mit Gummi, ist keine Frage, aber ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwelche härteren Praktiken da praktiziert werden. Das glaube ich also eher nicht. Wie hast du gesagt, wie oft das stattfindet? Einmal im Monat. Und das erfreut sich wahrscheinlich großer Beliebtheit? Ja, so ungefähr 150 Leute. 150 Leute. Stammpublikum auch schon? Ja, kann man. Ja. Viele, ja. Gibt es auch Möglichkeiten, dass sich zwei Leute ganz alleine zurückziehen in einen Raum? Also das sind so separat mit Vorhängen. Da haben wir so kleine Betten aufgebaut. Man kann halt reingucken. Wenn man halt nicht erwünscht ist, dann wird man da schon eben weggeschoben. Aber einschließen kann sich kein Pärchen? Nee. Also abschließen ist da nicht. Für euch ist aber auch ganz wichtig, dass über dieser Sexparty steht Safer Sexparty. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut. Also sicher eine schöne Idee. Ja. Was bestimmt... Toll, dass ich durchgekommen bin. Das erste Mal, dass ich überhaupt anrufe. Was bestimmt in anderen großen Städten auch Nachahmer finden wird. Ja, glaube ich schon. Ich habe hier gehört, in Köln gibt es jetzt ab und an sowas auch. Und... Naja, wenn es alles so gut abgeht, ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Ist nichts einzuwenden. Ne? Danke für deinen Anruf, Jürgen. Ja, danke. Tschüss. Wenn ihr euch anrufen wollt, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt über Safer Sex Praktiken aller Art, das kann vom Spannen anfangen über Telefonsex, ist ja auch nun das Safeste überhaupt, bis hin zu dem Besuch von Peepshows oder eben wirklichen Praktiken mit einem Partner oder einer Partnerin. Dann ruft mich an 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Petra ist 32 Jahre alt und jetzt am Telefon. Ja, hallo. Ja, Petra, schönen guten Morgen. Hallo. Also, ich habe da eine Geschichte zu erzählen, die hört sich etwas seltsam an. Aber das hat viel mit einem Safer-Sex-Thema zu tun. Ja. Und zwar war das ungefähr vor 3 Monaten. Da war ich in einer Diskothek und habe einen jungen Mann kennengelernt. Und also der war wirklich wichtig, der hat mir gleich gefallen und so. Und da sind wir halt gleich etwas näher gekommen. In der Diskothek noch? In der Diskothek. Ja. Und also wir haben uns auch ein wenig drüber unterhalten und so, über Safer Sex eben. Und dass er wirklich ausschließlich nur Safer Sex macht. Und mir war ja das recht. Und dann sind wir heim. Ja. Habe ich noch mitgenommen. Mhm. Und wir haben dann auch Geschlechtsverkehr gehabt, auch safer Sex. Mit Kondom? Mit Kondom, genau. Mhm. Und also war richtig geil und so. Mhm. Und auf einmal fängt er an und geht an Stative und holt nochmal ein Kondom raus und stößt sich den Kondom über die Zunge. Aha. Also, ich war natürlich auch etwas perplex. Wie, er geht einen Stock tiefer und holt noch ein Kondom raus? An meinem Körper geht er noch einen Stock tiefer, also sozusagen. Ja, wie, und holt da noch ein Kondom raus? Nicht aus meinem Körper, sondern aus seiner Hose, wo ihm dran gelegen war. Mhm, mhm. So, und dann stülpte er, jetzt haben wir es verstanden, er stülpte nun also das Kondom über die Zunge. Genau. Und dann? Ja, und dann haben wir angefangen, weiterzumachen. Also oral dich zu verwöhnen. Genau, ja. Genau. Mit dem Kondom. Mit dem Kondom. Ich meine, das ist natürlich dann super safe, ne? Und das ist mal überhaupt noch nie passiert, ne? Ich überlege gerade, wie das so anatomisch geht. Hält ein Kondom auf der Zunge? Also bei ihm hat es gehalten. Ich habe leider, habe ich also als Bein? Ich persönlich habe es noch nicht ausprobiert. Ich gucke gerade, ob ich eins bei mir habe. Dann würde ich das gerne mal ausprobieren, hier jetzt live. Aber das sieht ein bisschen blöd aus, glaube ich. Nee, ich habe keins bei mir. So nett. Ich meine, so genau habe ich da nicht noch geschaut und mir war es ja irgendwo egal. Ja. Weil mir hat es ja gefallen. Ich würde immer denken, es flutscht raus oder runter. Na, also da ist nichts geflutscht. Es ist nichts geflutscht. Dir hat es gut gefallen, ob auf der Zunge nur ein Kondom war oder kein Kondom, war für dich völlig wurscht. Genau. Und vor allem, ich war mir eigentlich sicher, dass ich da hundertprozentig geschützt war, egal in was für einer Region. Ja. Du hast dich gut gefühlt? Sehr gut. Er hat sich hoffentlich auch gut gefühlt. Ich nehme es an, weil er war auch ziemlich erregt, ne? Ja. Und es ist auch noch lang weitergegangen, obwohl ich ziemlich perplex war. Ja. Und wie gesagt, es hat Spaß gemacht und vielleicht wollen es andere auch noch ausprobieren. Gut. Ja, wir haben jetzt eine interessante Anregung bekommen. Mhm. Das Tütchen passt auch unter Umständen, wenn man sich anstrengt, auf die Zunge. Und ich nehme an, der hat es schon öfters praktiziert. Ja. Weil sonst wäre der nicht so geübt gewesen in der ganzen Zeit. Ist vielleicht auch ein guter Tipp für Frauen, ne? Genau. Oder für Homosexuelle. Genau. Warum nicht, ne? Warum nicht? Petra, ja. Danke für den Anruf und für okay. den schönen Tipp. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist René dran und René ist 24 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Hallo René. Ja, ich bin eigentlich eher der, der mit Safer Sex nicht kann. Aha. Aber ich kann absolut nicht mit Safer Sex. Was heißt, du kannst absolut nicht mit Safer Sex? Ich sag mal so, sobald ich das Kondom sehe, fällt er wieder zusammen. Mhm. Also, es gab damals eine Situation mit meiner ersten Freundin, das weiß ich noch genau, da wollten wir gerade miteinander schlafen und da war auch alles prächtig und toll aufgebaut, sag ich mal, und letztendlich haben wir 7 Kondome gebraucht und es hat trotzdem nicht geklappt. Mhm. Also da ging nichts. Das heißt, dass du in deinem jungen Leben ständig Sexualkontakte hast, ungeschützt? Jein. Also ich sag mal, ich bin nicht der Typ, der jetzt heute irgendwo eine Frau anlachen würde und morgen mit ihr ins Bett gehen würde. Mhm. Ich mache, wenn dann Sex, nur in der Beziehung. Ich muss dazu sagen, ich bin auch ein sehr emotionsstarker Mensch. Mhm. Das heißt, ich könnte Sex ohne Beziehung gar nicht machen. Mhm. Es ist für mich tabu irgendwo. Also wer für dich sollte sie One-Night-Stands oder so, also kein Thema? Nein, das könnte ich nicht. Also dann habe ich, ich würde keine hochkriegen, also das geht nicht. Mhm. Und also ich meine, in diesem Fall, wenn du sagst, ich konzentriere mich eh auf eine feste Partnerin, wo ein Vertrauensverhältnis besteht und wo vielleicht die entsprechenden Tests auch gemacht worden sind vorher. Sind die gemacht worden bei euch? Die sind vorher gemacht, ja. Dann ist das natürlich völlig in Ordnung, kann man nichts gegen einwenden. Und du treu bist und deine Partnerin auch treu bist, ist das natürlich am schönsten, sehe ich auch so. Ja, nee, also Treue setzt sich voraus in der Beziehung. Wie gut, dass du so gestrickt bist. Stell dir mal vor, du wärst so einer, der wirklich sich gar durch die Betten jumpt. Und könntest nicht mit Kondomen umgehen, dann siehst du aber alt aus. Ich glaube, dann könnte ich das, weil, ich sag mal, wie gesagt, ich bin emotionsstark und ich sehe das einfach so, ich möchte den Partner spüren, ich möchte ihn berühren und ich möchte ihn rundum spüren. Mhm. Hätte ich ein Kondom, wäre das einfach nur die Geilheit befriedigen und das ist für mich der Sex nicht, also das ist es mir nicht wert, sag ich. René ist auch ein Romantiker. Ja, das bin ich. Hast du eine Erklärung, warum der Kleine klein wird, wenn er das Stückchen Gummi sieht? Ich nehme einfach an, dass sich das irgendwo im Kopf festgesetzt hat, das mit dem spüren wollen und empfinden und Befriedigung der Geilheit alleine, das bringt es mir nicht. Mhm. Weil das setzt sich im Kopf irgendwo bei mir zusammen und nicht im Schwanz. Okay. Aber so kannst du gut leben und dann ist es auch alles in Ordnung. Ja, denke ich. Alles Gute. Jo, tschüss, René. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Elfi und Elfi ist 38. Hallo? Ja, ich wünsche einen schönen guten Morgen, Domian. Du sagst jetzt bitte mal nichts. Nein. Ich kenne eine Elfi. Ja? Ich kenne eine Elfi, die ist ziemlich hart drauf. Mhm. Die hat mir schon sehr viele schweinische Dinge gesagt. Oh jo. Und ich glaube, mein Publikum kennt auch Elfi. Bist du es? Ja, genau. Ich sage, ihr Lieben draußen im Land, ich sage jetzt nur Gangbang. Richtig. Du bist Elfi, die Gangbang-Frau. Ja, richtig. Die bei mir schon mal angerufen hat und du warst Gast in meiner Domian-Extra-Sendung. Genau diese. Und wir haben sehr lange geredet und dieses Gespräch hat hohe Wellen geschlagen. Ui. Ja, natürlich, weil es natürlich eine ganz ungewöhnliche Geschichte ist, die du uns erzählt hast. Ja, ich wollte schon wieder eine erzählen, die ganz ungewöhnlich ist. Aber du hast dich heute bei mir gemeldet zum Thema Safer-Sex-Spaß. Genau, ja? Weil ich bin ja nun extrem drauf, aber da achte ich ja nun doch schon sehr drauf. Dass also, nur wenn alles mit Gummi geht. Also wir wollen dann doch nochmal die restliche, den restlichen Teil der Nation aufklären, die dich bisher nicht kennengelernt hat bei mir. Elfi macht Gangbang. Und Gangbang bedeutet, dass sie sich in losen Abständen verwöhnen lässt von 15 bis 20 Männern gleichzeitig. Ne? Ganz grob mal zusammengefasst. Mhm, genau so ist es. Und da ist natürlich Safer-Sex ein ganz großes Thema. Ne? Ja, also es ist ganz wichtig. Also die das machen, die achten aber von alleine schon da drauf. Mhm. Weil man hat so viele wechselnde Partner, die können auch noch so sauber aussehen. Man sieht es ja nicht. Aber Elfi, wenn du da, nehmen wir mal an, 15 Männer um dich herum hast, das ist bei dir ja so, dass die nicht in Reihenglied anstehen und nacheinander dran kommen, sondern die beschäftigen sich alle gleichzeitig mit dir. Mhm. Ne? Wie kontrolliert man das denn, dass die nur alle ihr Tütchen drüber haben? Mein Mann. Dein Mann steht daneben. Richtig, genau. Und der guckt auf jeden Pimmel, dass der auch eingepackt ist. Genau das. So ist dass er sein Mützchen schön anhat, ja. Und eben, also dadurch ist er ja, weil ich meinen Kopf ganz zumache und würde das also nicht mitkriegen. Du hast die Augen auch verbunden, ne? Richtig, genau. Mhm. Bei Gangbang habe ich die Augen verbunden. Auch aus dem Grunde, den wir gerade gehört haben, um dich noch mehr zu sensibilisieren für das, was an deinem Körper genau, geschieht. Der junge Mann, der eben erzählt hat. Mit den Fesselspielen. Der hat völlig recht. Also die Sinne, die das fühlen, die werden noch empfindlicher. Mhm. Also man ist irgendwo noch viel mehr darauf bedacht, zu fühlen dann alles. Ne? Also der Mann passt so genau auf, das heißt, wenn einem, es kann ja sein, dass der eine oder andere nicht die ganze Zeit steht von deinen Männern, die dich verwöhnen und das flutscht wieder runter, dann ist dein Mann daneben und sagt, hier komm, wieder drauf. Oder? Und wenn er ohne will, dann wird er disqualifiziert. Mhm. Also sind die Männer vorher in diese Spielregel mit eingeweiht? Ah. Ja. Es wird also vorher darüber gesprochen, also er spricht vorher darüber mit ihm. Es werden klare Richtlinien aufgestellt, was gemacht werden darf, was nicht. Mhm. Na? Und ich muss sagen, sie halten sich meistens an. Heißt das denn, dass du ich glaube, du hast es mir aber damals anders erzählt. Kommst du überhaupt nicht in Kontakt mit Sperma? Doch. Doch, ne? Aber ich habe meinen Arzt gefragt. Ich bin ja nun sehr darauf aus, nichts zu haben. Dadurch, weil, muss ja nun nicht sein. Aber sobald das Sperma an der Luft ist, kann überhaupt nichts mehr passieren. Weil Bakterien werden tot. Gut, ob das naja. So ist, weiß ich nicht. Aber wenn, dann kommt das auf die Brust, auf den Bauch, auf den Rücken, auf den Hintern. Also auf jeden Fall da kannst du keinen, wo es zum Geschlechtsverkehr gekommen ist, findet das nur mit Kondomen statt. Ich genau. Ja. Aber eigentlich wollte ich dir was anderes erzählen. Nämlich? Deswegen hat er angerufen. Ja. Wir haben also hier einen Park aufgemacht. Und da gibt es dann immer so Parkplatztreffen. Die haben also eine kleine Grillhütte, da werden wir dann... Da kann man hochgehen, da ist es stockdunkel, richtig stockdunkel und das macht eigentlich, das gibt schon diesen gewissen Kribbel. In der Grillhütte. Mhm, dann werde ich dann vorgeführt, ausgezogen, ja, und dann können die Jungs, genauso wie bei Game Bang, das sich auch an mir benutzen. Und das ist also ein wahnsinniges Feeling da, ne? Nun kann ich mir aber vorstellen, da wenn es da ganz stockfinster ist und dein Mann eben nicht direkt aufpasst... Ah, der hat eine Kerze dabei. Ein bisschen Licht ist schon da. Also da gilt aber auch die ganz strenge Regel, safe. Ja, genau das. Ja, ja. Ja. Aber wenn da keiner einen Gummi bei hat, also wir haben unsere Gummis immer dabei. Mhm. Mhm. Das ist ja so ein bisschen wie Darkrooms bei den Schwulen, was du gerade erzählt hast. Ja. Genau das. Und da ist ein wahnsinniges Feeling bei, ne? Das glaube ich. Also ihr seid sehr kreativ, ne? Also wir hören immer wieder neue Geschichten von dir und von euch. Ja, wir haben die letzte Zeit sehr oft deine Sendung gehört. Da war auch eine junge Frau, und ein Mann, der von dem Abspritzen, gestern Abend war das zum Beispiel noch, vom Abspritzen gesprochen hat, mit der Flüssigkeit und alles. Das kommt doch aus der Blase. Also wir haben immer ganz neue Theorien, ja. Mir ist das auch schon öfters passiert. Ja. Und dann habe ich überlegt und dann habe ich, man kann es selber, wenn die Frauen mal in sich reinhorchen würden, wüssten sie, wo es herkommt. Die sind so geil, dass sie eben den Urin ablassen. Mhm. Wobei die Frauen ja sagen, dass es eine Flüssigkeit ist, die nicht riecht, die nicht... Das ist kurios. Man riecht dann auch nicht so... In dem Moment. Wie Urin riecht, sondern einfach nach Geilheit. Ja. Na gut, also das ist jetzt deine Erfahrung. Übrigens, einen schönen Gruß, ich habe Post bekommen aus Spanien. Aha. Da gibt es auch Fans von uns und Fans von dir. Und man lässt anfangen, ob Elfi nicht mehr nach Spanien kommen könnte. Natürlich, wenn die mir das bezahlen, ist das gar kein Thema. Wir reichen die Post mal weiter. Ich danke dir für den Anruf. Ja. Grüße deinen Lebensgefährten, der noch dein Lebensgefährte ist und bald dein Mann ist. Ja, genau. Herzlich und auf, dass ihr weiter Spaß habt und dass niemand zu Schaden kommt. Ja, alles klar. Alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. Manne ist am Telefon. Hallo? Ja, hi, Domian. Das ist ein Mann, ne? Ja, ich bin ein Mann. Ein Mann der Manne. Heißt du wirklich Manne? Nee. Ich hab schon ein bisschen einen anderen Namen, ja. Ja, also das ist irgendwie ein Pseudonym. Manne ist mein Spitzname. Ach so. Vielleicht heißt du Manfred. Vielleicht. Ja, vielleicht. Was erzählt uns denn Manne in Sachen Safer Sex? Nein. Gut, erstmal klasse, ne? Deine Sendung und überhaupt. Danke. Und Parkplatztreffen kenne ich übrigens auch. Ich bin homosexuell. Mhm. Das gibt's bei uns schon lange, denke ich. Ja. Ich bin seit 2 Jahren positiv und bin oft wahnsinnig erschreckt. Also ich lebe mein Sexleben weiterhin safe, natürlich, seitdem ich weiß, dass ich positiv bin und bin wahnsinnig erschreckt, wie die Menschen doch damit umgehen. Also sprich, wenn ich in irgendwelche Kinos gehe oder auf den Parkplatz fahre oder in den Park gehe oder wie auch immer. Ich bin halt nicht in Beziehung momentan. Wie locker und leger die Leute doch irgendwie unsafe sind oder sein möchten. Dann irgendwie mal denkt, Hilfe, Kinder. Mm. Ne? Dann solltet mal ein bisschen besser auf euch aufpassen. Auch in der Schwulenszene eben, ne? Ja, absolut, total. Mm. Nur in der Schwulenszene. Bemerkst du den Unterschied, dass jüngere Schwule dann noch risikofreudiger sind als vielleicht so meine Generation oder unsere Generation, fast aufgewachsen ist, ne, mit richtig, dem Thema. Ja, also ob die jünger oder älter, ich denke mal so, die Leute sind einfach nur furchtbar spitz und meinen irgendwie jetzt so, sie müssen hier irgendwie was wegdrücken in irgendeiner Art und Weise, ohne dass es irgendwie anal laufen muss. Also das ist irgendwie für mich zum Beispiel gar kein Thema. Ob aktiv oder passiv. Also du unterstreichst nur, wie wichtig so eine Aktion jetzt von 1 Live ist, mit Herzenslust, und dass wir auch eine solche Sendung machen. Und ich wünsche mir sehr von den Behörden auch. Ja. Es gab mir mal früher vom Gesundheitsministerium tolle Aktionen, Fernsehtrailer und Plakataktionen, dass so etwas wieder richtig in die Gänge kommt. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob das Einzige ist oder dass das Wichtigste ist. Ich möchte eigentlich eher so auf jeden Einzelnen plädieren und denke, ich kann das nicht nachvollziehen, dass die Leute einfach so unvorsichtig mit dem Leben umgehen. Nun bist du ja auch unvorsichtig mit deinem Leben umgegangen. Wie hast du dich infiziert, weißt du das? Ja, was heißt unvorsichtig? Ich sagte ja gerade, wie gesagt, also Anal ist für mich nie ein Thema gewesen. Also ich bin ein Schwuler von denen, die irgendwie mit Analsex ganz, ganz wenig zu tun hatten. Ob aktiv oder passiv, und ich bin trotzdem HIV-positiv. Weißt du, wie du dich infiziert hast? Nein, weiß ich leider nicht. Gut. Aber du hast dich, da bist du sicher, du hast dich durch eine sexuelle Praktik... Ja, natürlich, das denke ich schon. Also es gab irgendwie keine Infusionen oder sowas, solche Geschichten. Also das ist irgendwie außer... Aber dann müsstest du es doch eigentlich rekonstruieren können. So viele Möglichkeiten gibt es ja dann nicht, um sich anzustecken, wenn du keinen Analverkehr gehabt hast. Ja, ich kann es dir nicht sagen. Kann ich leider nicht sagen. Also ich bin, ja, wie gesagt, nicht ganz ohne. Also ich habe schon gerne viel Sex und auch gerne viel Sex mit anderen, vielen Männern und anderen Männern und wir und was weiß ich nicht. Gab es Oralerlebnis, das du runtergeschluckt hast? Nee, nicht auch bewusst. Nicht? Nein, nicht bewusst. Nee, also nie so, dass ich gesagt habe, okay, gut, ich will es jetzt schlucken. Mhm. Nein, auf keinen Fall. Mhm. Nein. Also dafür bin ich dann irgendwie auch schon zu alt mit 35, dass ich irgendwie so, da ist halt HIV immer im Kopf gewesen. Das ist eine ganz klare Sache. Also umso unverständlicher für mich, wie du dich infiziert hast. Genau so, ja. Aber das ist irgendwie nicht das Kapitel und dann auch nicht das Thema, denke ich, wie und warum ich mich infiziert habe. Ich denke einfach nur, dass die Leute einfach besser aufpassen sollten und ich kann das nicht so nachvollziehen. Mhm. Also wie sollten sie denn aufpassen? Ich meine, gerade was Anal betrifft zum Beispiel. Ne? Also dass ich einfach spüre und merke, weil ich mache, wie gesagt, weiterhin viel Sex, ich habe viel Sex und. Das ist jetzt einfach eine für mich in Anführungsstrichen noch eine bewusstere Sache, dass ich also nicht bewusst irgendwie, dass ich irgendwie noch mehr dabei bin. Mhm. Wie ist das denn bei dir, Mann, wenn du sagst, dass die Analsexualität bei dir rausfällt, weil du nicht drauf stehst? Welche Sexualität praktizierst du denn? Es gibt wahnsinnig viel. Mein Gott. Blasen ist eine Leidenschaft zum Beispiel. Mhm. Und machst du das auch safe? Du hast gerade gesagt, du machst erst ja. Wie machst du safe? Bläst du mit Gummis? Gummi, ja, natürlich, klar, logisch. Mhm. Und gut, wenn ich jetzt anonymen Sex habe, den ich zum größten Teil habe, dann ist es nicht so, dass ich sage, irgendwie hier, hey, hier, hallo, pass auf, ich bin positiv. Mhm. Ja, das ist klar, ich erzähle das nicht unbedingt jedem, das ist jetzt ja auch verhältnismäßig anonym. Nur, ich kann natürlich immer mit dem Ding irgendwie davor gehen und kann sagen, hey, ich muss mich selber schützen. Bestehst du denn darauf, dass wenn sich jemand mit dir oral beschäftigt, dass du selbst das Tütchen auch aufziehst? Absolut, ja. Selbstverständlich, ja. Absolut. Also das ist dann, und das ist halt, ich könnte das vielleicht noch nachvollziehen, wenn so beide davon ausgehen, dass sie nicht positiv sind und da vielleicht noch irgendwie verhältnismäßig unsafe sind. Mhm. Nur davon kann man nur ausgehen in einer festen Beziehung, wenn man jemanden hundertprozentig kennt. Richtig, natürlich, ganz genau. Aber es gibt das, also ich lebe in Hamburg und es ist halt so, wenn du da in den Pornokinos gehst oder sowas, die Leute, die sind so unsafe und ich denke teilweise irgendwie, hey, sag mal, seid ihr alle positiv und ist euch das alles scheißegal? Mhm. So sieht das fast aus. Was für Erlebnisse? Da wird rumgehurt. Ne? Das ist also unglaublich. Ne? Das ist, ob du nun in Darkroom gehst oder sowas, ne? Weißt du, und die Leute, die machen einfach rum, ob da, und da hörst du irgendwie nicht irgendwie so dieses typische Geräusch, irgendwie, dass dann so ein Päckchen aufgemacht wird. Ne? Und also es ist unglaublich teilweise. Also von deiner Seite aus als Betroffene, auch ein ganz klares Plädoyer, dass die Leute mehr sensibilisiert werden sollten und sich sensibilisieren lassen. Wir sollten in dieser Angelegenheit im Thema. Gerade die Leute, die es, also gerade wenn man dann mal so von diesen Leuten spricht, die Homosexuelle etc., die denn je mehr aufpassen müssen, weil sie vielleicht einfach mehr Sex haben, einfach echt zu gucken, irgendwie mal ein bisschen aufzupassen. Nicht nur auf sich selber, sondern auch auf andere. Ja, natürlich, klar. Das ist das Allerwichtigste bei der Sache, denke ich. Danke für deinen Anruf. Okay. Und mach's gut. Ja, alles klar. Tschüss, Malle. Tschüss. Ja. 1:33 und 21 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Uhr, 40 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian und unser Thema heute Nacht im Rahmen der 1 Live Aktion mit Herzenslust zur Unterstützung der Deutschen AIDS-Hilfe heißt unser Thema Safer Sex Spaß. Erzählt mir von den sexuellen und erotischen Praktiken. Eure Praktiken, die wirklich sicher sind, die Infektionsrisiken sehr minimiert oder auf jeden Fall ausschließt. Safer Sex, der richtig Spaß macht. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Erzählt sie mir, wenn ihr das möchtet. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Vom vielleicht Telefonsex bis hin zum Spannen oder vielleicht, wenn man in Clubs geht, in Sexclubs und sich dort animieren lässt und dann irgendetwas macht, was vielleicht auch nicht gefährlich ist hinterher. Egal. 0800 5678 111. Ilona Christen. Hm? Ilona 43. Nicht Christen, nicht, aber das macht nichts. Ilona ist schon mal richtig. Hallo Domian. Das wäre ja auch ein seltsamer Zufall gewesen. Das wäre ein Zufall, ja. Obwohl Ilona Christen sicher auch safer Sex praktiziert. Nein, die hat einen festen Freund. Aber ja, egal. Die kommt aus der Schweiz und ich aus Bayern, aber das macht ja nichts. Aha. Okay, also Domian, bevor ich zu meiner Safer Sex Story komme, ja, möchte ich dir noch ganz kurz was sagen zu diesen Gräfenberg-Drüsen. Da habe ich ein klinisches Wörterbuch, das heißt Schürembel. Ja. Die Geweihten werden es kennen. Und da steht ein kleines winziges Gesetzchen drin über die Gräfenberg-Zone. Und da steht tatsächlich, dass es anatomisch nicht endgültig definiert ist, wo diese Zone in der Scheidenvorderwand sein soll. Wusste ich doch. Siehste, und dass aber dieses Sekret wirklich aus der Uretra, also aus der Harnröhre kommt. Und das sind wohl in der Uretra irgendwelche Drüsen, die das Sekret produzieren. Aber von Eimerweise steht da nichts drin. Das wusste ich auch. Ich kenne das auch und wusste es nicht. Ja. Und habe mich gewundert, was das sein soll. Aber Eimerweise ist es bei mir nicht. Also ein bisschen mehr Aufklärung haben wir jetzt auch wieder erfahren durch dich. Aber du wolltest über Safer Sex reden. Ich wollte über Safer Sex reden. Aber noch was ganz kurz gestern zu dem Jungen, der in dem Raum der Stille sich hat mit seiner Freundin da verknüpft. Im Sauerland. Ich fand es ganz toll, was du ihm da erzählt hast. Ich war genau deiner Meinung. Du hast ihn wunderbar getröstet, denke ich mir. Und ich bin ganz genau deiner Meinung, dass dieser Gott, der Gott der Liebe, garantiert dagegen nichts haben kann. Es war ja kein sich verlustieren, sondern es ging wirklich um Liebe da. Mhm. Und die beiden waren, glaube ich, in Not. Und ich wollte noch mal sagen, ich fand es ganz toll, wie du ihm das da erklärt hast. Vielen Dank. Ja. So, also, jetzt aber zum Safer Sex. Genau, die ungewöhnliche Story. Ich kam 97 war das, da musste ich ins Krankenhaus zu einer Bandscheibenoperation, habe mich da unsterblich in einen 8 Jahre älteren Mann verliebt, der ist zweimal am Herzen operiert worden, an der Herzklappe, und habe gedacht, das ist jetzt die Beziehung meines Lebens, endlich nach etwa 8 Jahren Abstinenz und kein Mann und hatte schon abgeschlossen und so, und habe mich also sehr in den Mann verliebt und wir sind auch irgendwie zusammengekommen. Und ich habe immer gehofft, es wäre nur sein Herz, die Angst davor oder so, weil es noch nicht klappt. Also es ist eher so, dass ich dadurch durch ihn ein halbes Jahr unfreiwillig zu Safer Sex gekommen bin. Er ist leider impotent gewesen. Mhm. Und ich habe am Ende rausgefunden, er muss es wohl schon sehr lange Jahre sein und hat wahrscheinlich, weil also die ganze, wie soll ich sagen, das Umfeld, wo er mich überall eingeführt hat, ich habe das falsch gedeutet. Ich habe gedacht, er will mich irgendwie, wie soll ich sagen, unsere Verbindung praktisch einen Stempel drauf geben, indem er mich überall vorzeigt, das ist jetzt die Ilona, die gehört jetzt zu mir oder so. Und im Nachhinein habe ich rausgefunden, er wollte vielleicht den Leuten nur zeigen, er wäre wieder potent. Ich nehme mal dieses an. Wie sagst du, du hast ein halbes Jahr Safer Sex gehabt mit ihm. Was heißt das, Safer Sex oder gar kein Sex? Es ist so, dass ich Sex probiert habe mit ihm. Er war irgendwie ein unantastbarer Mann. Ich musste ihn mehr oder weniger fast überreden dazu. Wie was sah mich denn, sehr verwundert hat, ja. Hat er dich dann befriedigt in diesem sexuellen Kontakt? Überhaupt nicht. Er kam überhaupt nicht hoch. Also es ging überhaupt nichts. Ich habe Er hätte dich ja anders verwöhnen können, mit dem Mund, mit den Händen, nee, oder? Nee. Das nee, auch nicht. Nee, mhm. Ja, ich habe immer gedacht, weil er davon vorher, bevor wir zusammenkamen, so richtig hat er davon gesprochen, so mit 50 hat man ja so seine Erfahrungen. Mhm. Ne? Und ich habe mich also wirklich riesig gefreut und habe gedacht, ich habe da jemanden, zu dem ich aufschauen kann, von dem auch ich noch was lernen kann oder so. Man lernt ja irgendwie nie aus. Aber ich war dann dermaßen enttäuscht und es war nicht nur, ich meine, ich würde nicht davon sprechen jetzt von Impotenz, dass man das irgendwie an den Pranger stellt oder so, dafür kann ja im Endeffekt keiner. Aber vielleicht so, passt dieses Beispiel, obwohl es im Resultat dasselbe ist, aber eigentlich nicht so zu der Begrifflichkeit Safer Sex. Ne? Nee, eigentlich nicht, aber eigentlich ich dachte, das ist irgendwie eine unfreiwillige Sache, wo man auch natürlich Safer Sex hat, weil man wünscht sich ja nichts dringender, als dass der Sex funktionieren möge, aber am Ende ist ein halbes Jahr Safer Sex dabei rausgekommen, was mich Wie endete denn diese Geschichte dann? Er hat es dann so beendet am Telefon, indem er gesagt hat, es klappt ja sowieso nicht. Ich habe keine Lust mehr, dich samstags um 2 Uhr von der U-Bahn abzuholen. Mhm. Also es war im Endeffekt ziemlich fies alles und er hat, ich habe mich also irgendwie missbraucht und benutzt gefühlt, um den anderen zu zeigen, er wäre doch noch ein Mann. Wie traurig, ja, vor allen Dingen, wenn du so eine lange Phase vorher hattest von 8 Jahren. Ja. Ich kau da heute noch dran. Es ist im August voriges Jahr zu Ende gegangen und ich kau und knabber da immer dennoch, noch dran. Dennoch, Ilona, du bist erst 43 Jahre alt. Wir sind nicht weit auseinander. Ich bin 41. Das ist kein Grund, überhaupt kein Grund, jetzt irgendwie den Kopf hängen zu lassen, auch nach diesem weiteren, vielleicht miesen Erlebnis. Es wird auch ein anderer besser Mann kommen, auch bin ich hier ganz sicher. Du musst jetzt nur wirklich bei der Stange bleiben. Weißt du, nicht schlecht daraus lernen aus diesen Geschichten. Ja, das Schlimme ist nur, dass ich diese 8 Jahre ja nicht umsonst alleine war. Es ist ja so, dass ich schon dermaßen große Enttäuschungen hinter mir habe und auch wirklich schlimme Sachen, wo ich also praktisch mit mir selber da abgeschlossen habe, ich werde keinen Mann mehr kriegen, weil ich zu viel Angst habe. Aber durch diesen Mann jetzt ist mir praktisch das Herz wieder aufgegangen und ich habe wieder Morgenluft geschnuppert gehabt und jetzt ist nochmal so ein Ding und ich bin zwischen 2 Stühlen. Ich habe eines Teils, ich bin ja immer noch nicht befriedigt, kann jetzt, man sagen. Pass mal ja? auf, diese können wir natürlich im Rahmen der heutigen Themensendung nicht vertiefen, aber ich biete dir auch ein Gespräch mit meinem Psychologen an. Ist das okay? Das wäre sehr schön, ja. Du kennst das Prozedere. Leg mal bitte auf und der Peter ruft dich vielleicht dann zurück. Das ist sehr lieb, ja. Alles Gute und vielen Dank für deinen Anruf. Ich danke dir auch. Tschüss, Ilona. Tschüss. Hage, 54 Jahre alt. HG oder Hagen? HG. HG. Schönen guten Morgen. Ja. Eigentlich habe ich einen längeren Namen, aber ich habe gehört, es gibt in Norden irgendwo diesen Namen und dann habe ich meinen Namen etwas verkürzt. Na gut. Ja. Safer Sex. Also ich meine, Safer Sex ist nach meiner Erfahrung sanfter Sex, ja. Mhm. Und ich habe mich also beruflich, ich bin Psychologe, damit beschäftigt, war viel in Indien, habe meditiert und bin also auf den sogenannten Talorgasmus gekommen. Normalerweise Talorgasmus. Normalerweise geht es ja bei den meisten Menschen um den Gipfelorgasmus. Ja, das heißt, das ist mit sehr großer Anstrengung und auch mit Anspannung, körperlicher Anspannung, Muskelanspannung. Ja. Also Anstrengung unter Umständen nicht. Das, bitte? Ist mit Anstrengung ist es unter Umständen nicht verbunden, aber es geht so bergauf auf den Gipfel und dann passiert es. Und beim du entwickelst dich bei dem Talorgasmus ins Tal. Ja, beim Talorgasmus kommt eben Entspannung und Lust zusammen, ja. Mhm. Und ich möchte mal ein Beispiel nennen. Wenn man sich auf eine Wiese legt, dann kann man zum Beispiel das vorbeifliegende Flugzeug hören oder auch auf der nächsten Landstraße kann man ein Auto hören. Und wenn man noch etwas genauer hinhört, sozusagen die Sinne verfeinert, dann hört man vielleicht eine Grille, die zirpt. Mhm. Und wenn man noch weiter geht, dann kann man zum Beispiel den Herzschlag hören. Und bei dem Talorgasmus ist es eben eine solche Verfeinerung der Sinne. Jetzt erzähl mir mal, wie man den Talorgasmus hinkriegt. Ja, eben durch ganz sanfte Reizung der Genitalien. Ja, also grundsätzlich. Also mit einem Partner zusammen. Partnerin zusammen, ja. Zum Beispiel durch ganz sanftes Eindringen oder ganz durch Stimulation mit der Hand, zum Beispiel den Penis nur zwischen 2 Fingern nehmen. Also ganz vorsichtig anfassen, ja, ganz vorsichtig alles und nur wenig ganz, ganz fein, ganz sanft federn, ja. Da wirst du ja verrückt bei, unter Umständen, oder? Ja, gut, das ist... Schreit man da nicht fester, mehr oder so? Naja, beim Essen sagt man ja auch, dass man, wenn es am besten schmeckt, aufhören soll, ja. Ja. Und das ist eben halt diese Spannung, die muss man aushalten. Klingt interessant und ich kann mir das auch vorstellen, dass das sicher sehr, sehr intensiv wirkt. Aber was hat das mit Safer Sex zu tun? Ja, weil, zum Beispiel Präservativ, die kaputt gehen und Verletzungen, die normalerweise stattfinden können, die können eben nicht stattfinden. Mhm. Also wenn man sanft ist, ist... Also du praktizierst diese Art der Sexualität aber auch mit Gummi? Ja, aber mit einer Freundin natürlich nicht, ja. Wenn man so gelegentliche Kontakte hat, dann kann man zum Beispiel rein auf der Petting-Ebene bleiben, ja. Und kann sich verrückt machen, vergeilert gegenseitig durch diese Art. Ja, das gibt eine Steigerung, also ich habe also insgesamt einmal 3 Wochen den Orgasmus hinausgezogen. Hinaus, und dann wird die Lust wird natürlich immer stärker. Moment, du hast sexuellen Kontakt mit einer Frau gehabt, bist aber nicht zum Höhepunkt gekommen und hast das 3 Wochen hingezogen? Drei Wochen. Ist ja Wahnsinn. Bist du nicht geplatzt innerlich? Naja, das kommt zu einer Verfeinerung der Sinne insgesamt. Ja, zum Beispiel ist mir das Gehör aufgegangen. Ich hatte ein absolutes Gehör. Ich konnte, wenn im Radio eine Musik war, dann wusste ich genau, das ist auf dem Klavier dieser Ton. Das ist ja Wahnsinn. So, erzähl mir mal nach diesen 3 Wochen, da gab es dann den Talorgasmus. Der Talorgasmus, das ist... Der dauerte dann 3 Stunden, oder was? Ja, Lisa Neller, das ist ein amerikanischer Forscher aus San Francisco, der hat gesagt, dass die Sinusschwingung des Herzens sozusagen aufsteigt über die Aorta. Lass es uns nicht zu kompliziert machen. Wie lange hat der Orgasmus gedauert? Naja, das ist so, es kommt dann zu einer Ekstasenform und diese Ekstasenform, die kann mehrere Stunden, auch Tage anhalten. Ist ja irre. Also wir sollten alle heute Abend... Und das ist so, nochmal, das ist gar nicht so schwer mit dem aufsteigenden Energie des Herzens über die Aorta, geht dann bis in die Augen. Ja. Und das gibt ein Pulsieren in den Augen. Und wenn man dann auf der Straße jemanden begegnet, dann gibt es plötzlich so zwischen den Augen so einen Effekt. Ja, also wenn ich jetzt demnächst jemanden sehe mit pulsierenden Augen, dann weiß ich, dass der seit 3 Wochen seinen Orgasmus vor sich herschiebt. Ich finde das eine sehr interessante Anregung, die du uns gegeben hast. Und ich würde sagen, wir beschließen jetzt alle mal, die ganze Domian-Gemeinde heute Nacht, dass wir 3 Wochen jetzt unseren Orgasmus vor uns herschieben. Ich bin gespannt, wie dann diese Sendung in 3 Wochen hier abläuft. Ne? Und wir reden alle nur über ein Thema, also völlig wibbelig. Ich danke dir für deine Anruffrage. Ja, okay. Alles Gute. Tschüss. Esther, 20 Jahre. Das ist ein Versprecher. 20 Jahre. Ja, hallo. Nicht 10 Jahre, ne? Nee, 20. Nee. 20 bin ich schon, ne? Also mit 10 Jahren, das wäre ein bisschen sehr jung, oder? Das wäre ein bisschen sehr jung. Ja. Selter Sex Spaß. Ja, ich arbeite in einer Bar. Ich gehe da auch auf Separé und da ist es so, bei uns läuft nichts ohne Gummi, also ob nun oral oder vaginal, ist alles mit Gummi. Und die Freier, die da wohl reinkommen, sind da manches Mal ziemlich dummdreist, sag ich jetzt mal so. Darf ich so weit gehen? Bist du eine Hure? Nein, Illusionistin. Illusionistin. Ja. Wie schön, Illusionistin. Ja, weil es kommen ja auch zum Beispiel viele verheiratete Männer und... ja, wie soll ich sagen, das ist so, die wollen halt eben etwas, was sie zu Hause dann nicht bekommen, also eine Illusion, wollen ihre Fantasien ausleben. Und das schafft ihr Profifrauen natürlich, ne? Müssen wir. Ja klar, ihr kriegt ja schnell mit. Wir unser Geld. Ja, ihr kriegt ja mit, was die Männer wollen und dann zaubert ihr ihnen das für eine halbe Stunde oder wie auch immer. Stunde oder zwei, kommt immer drauf an. Wie sind denn die Männer hauptsächlich drauf? Akzeptieren die das mit dem Gummi oder mäkeln die auch noch rum? Hier, Mädchen, hast du 50 Mark mehr und wir machen es ohne? Ja, also passiert auch wohl mal, also das ist mir zum Glück noch nicht so häufig passiert, aber manche sind dann auch so, mäkeln zwar nicht rum, aber versuchen zum Beispiel das Gummi abzuziehen oder... machen das so, dass sie versuchen, vorher schon reinzustechen, bevor ich das Gummi irgendwie drüber habe oder sonst all solche Sachen. Und orale Geschichten auch nur mit Gummi? Ja. Und wie geht das denn? Wir haben ja gerade diese spektakuläre Idee gehört, von wegen das Kondom über die Zunge zu ziehen. Ginge wohl auch. Das habe ich aber auch noch nie ausprobiert. Nee, das heißt, das müssten die Männer ja dann machen, um dich oral zu verwöhnen. Genau, das stimmt schon. Nee, aber da gibt's so Spezialgummis, so Latex. Für euch Mädels, ne? Ja. Latexlappen gibt's da. Die nimmst du dann auch, die benutzt du? Ja. Also es gibt keinen direkten... Weil, ich sag mal so, der eine, war vorhin jemand dran, der davon irgendwie halt positiv war und meinte so, dass das mit Gummi immer eine wichtige Sache ist. Und der Meinung bin ich auch, aber es schützt nun mal nicht nur vor HIV, sondern auch vor sämtlichen Geschlechtern. Ja, vor ganz vielen Sachen, klar. Ja, ne? Also so aus diesem Punkt schon mal. Und also ich fasse mal zusammen, das heißt, in deinem Job gibt es keinen direkten Kontakt von Körperflüssigkeiten, auch keinen Speichelkontakt, gar nichts. Doch, Speichelkontakt gibt es schon, insofern, wenn man sich halt eben küsst. Ach, das machst du schon? Ja. Das ist aber eher ungewöhnlich, ne, in deinem Metier. Kommt drauf an, also da ist, sag ich mal, ist jede Frau ein bisschen anders drauf und ich denke mal auch jede Bar oder jeder Club ist da auch wiederum ein bisschen anders drauf. Jeder hat da so seine eigenen Regeln irgendwo, ne? Aber also wie überall die Preise nicht alle gleich sind. Ist klar, aber den Geschlechtskontakt, der passiert immer nur mit Gummi. Ob der nur oral ist oder ob der direkt ist, es ist immer ein Gummi dazwischen. Ja, weil ich stehe da selber auch drauf, weil ich habe auch noch einen 2-jährigen Sohn. Mhm. Also okay, ist noch nicht ganz 2 Jahre, nächsten Monat erst. Mhm. Aber bist du auch in einer Partnerschaft? Ja. Und wie? Das gehört jetzt nicht direkt zum Thema, dennoch frage ich es dich. Wie kommt dein Partner mit deinem Job zurande und zurecht? Da muss ich mal ein bisschen weiter ausholen. Und zwar hat das so angefangen, er ist älter als ich. Ich bin 20, er wird jetzt 39. Mhm. Ich bin etwas flippiger noch drauf und habe auch zwischendurch schon mal vor, es kommt allontolux mal vor, so dass ich mal weggehe. Das kommt einmal in 3 Monaten vor vielleicht, so dass ich selber allein auf die Piste gehe. Und dann hat er immer so gesagt, nimm Kondome mit. So, war schon mal so der erste Punkt, ne? Ja, und dann irgendwann so, hab ich für mich mal so festgestellt, dass er ziemlich ätzend ist. So irgendwie so, kommt man dann als Frau selber so ins Gerede und auch sonst irgendwie. Ja, und dann irgendwann ist man halt eben zu dem Punkt gekommen, hat mein Freund mal so aus Spaß eigentlich nur gesagt, bevor du dich da für eine Cola abschleppen lässt oder wie die jetzt McDonalds-Werbung für eine Fruchttasche, nur für so eine billige Nummer, sagt er, kannst du dich doch eigentlich besser eine Bar stellen. Vor allen Dingen bist du da immer im Auge, kann dir nichts vorgesehen, nichts Schlimmes passieren oder so. Und dann kommen noch unsere finanziellen Probleme dazu, aber das lassen wir weiter weg. Ne? Das heißt, er hat gutes Licht gegeben und er hat damit keine Probleme. Nee, ja, also das hat über ein halbes Jahr Entscheidungszeit gebraucht für mich selber. Nein. Ganz individuell nur für mich selber. Aber gerade deshalb, weil du eben auch in einer Beziehung bist, natürlich für dich alleine wäre es natürlich auch schon Grund genug, aber weil du auch in einer Beziehung bist, ist diese Safer-Sex-Geschichte in dem Job super wichtig. Ne? Ja, natürlich. Also stehe ich auch fürchterlich drauf. Und ich klopfe auch 3-mal auf Holz, bis jetzt ist auch noch nicht kein Kondom geplatzt oder so. Und wir klopfen nochmal dann auf Holz, auf dass es so bleibt. Ja. Ich danke für deinen Anruf. Weil dadurch ist nämlich mein Sohnemann entstanden. Weil ein Kondom geplatzt ist? Ja. Und ist der Sohnemann der Sohn von deinem jetzigen Partner? Ja. Ah ja, alles wunderbar. Alles in Butter. Ja. Alles Gute, Esther. Jo, tschüss. Auch, ne? Dankeschön, tschüss. Helge, 27 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Ja, zu dem Thema. Ja. Safer Sex. Eine Frau zum Orgasmus zu bringen, alleine durch Massagen. Die Frage stellt sich jetzt, wo die Frau massiert. Ja, schwer zu erklären, das ist am Oberschenkel. Am Oberschenkel? Wenn man, man nimmt 2 Finger, legt sie auf den Oberschenkel der Frau, geht ein Stückchen hoch kurz bis vor der Vagina, vor die Vagina. Man darf die Vagina selber aber nicht berühren, das ist ziemlich wichtig. Deswegen ja ohne Sexberührung und so. Da gibt es nur einen Punkt, wenn man den richtig massiert mit 2 Fingern, also abwechselt mit 2 Fingern und mit 1 Finger. Am Oberschenkel, ne? Am Oberschenkel. Das ist wahrscheinlich jetzt der F-Punkt. Von einem G-Punkt haben wir schon gehört, das ist jetzt, sagen wir mal, F-Punkt. Genau, sagen wir mal F-Punkt dazu. Ja, genau. Und wie gesagt, der ist ganz, ganz kurz vor der Vagina. Und wenn man den dann halt ganz sanft massiert, in einem gewissen Rhythmus, in einer gewissen Druckintensität, also stärker. Spritzt es da auch? Nein, das nicht. Auf dem Punkt nicht. Aber es funktioniert einwandfrei. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist sicher so ein bisschen so ähnlich wie Hage vorhin beschrieben hat, der von diesen indischen Methoden erzählte. Es ist eine asiatische Methode. Siehst du? Ja. Ich habe asiatische Massagen gelernt. Und da ist das entstanden. Und der hat dann gesagt, pass auf, das und das muss man machen mit dieser und dieser Druckintensität. Also so stark muss der Druck sein. Und dann hat er mir diesen Druck gezeigt auf dem Arm und wie ich die Bewegung machen soll. Und dann ist es mal dazu gekommen und es funktioniert einwandfrei. Hast du das schon oft praktiziert? Bei Frauen, mit Frauen? Ja, eindeutig. Und wie waren die Reaktionen der Frauen? Die waren begeistert bis jetzt. Die waren echt toll, dass es sowas gibt oder dass es geht, ohne Geschlechtsverkehr und allgemein also, ohne die erogenen Zonen zu berühren. Also finde ich sehr interessant, auch was du erzählt hast. Ich bin nämlich sicher, dass es ganz, ganz viele von diesen Methoden noch gibt, die wir gar nicht kennen und wo man oder durch die man wirklich große körperliche Lust empfinden kann, ohne jegliches Risiko. Ist richtig. Ich glaube, dass wir alle noch viel zu plump an die Sexualität herangehen und nur diese alten Pfade wandern und die alten Rituale haben. Man muss viel mehr neue Dinge entdecken und gerade was da aus der asiatischen Liebeskunst kommt, ist sicher sehr anregend und nachdenkenswert, nachmachenswert auch. Sehe ich auch so. Bloß ich habe das, was ich so mitgekriegt habe, ist, ich habe einen Bekannten genau den gleichen Tipp mal gegeben. Er soll dir sowas mal machen. Er hat es schon zigmal probiert, er kriegt es nicht hin. Ja, vielleicht muss man sich entsprechende Literatur auch besorgen. Das denke ich mal schon. Person. Einführen lassen von jemandem, der das kennt. Gibt es solche Tricks auch umgekehrt bei Männern? Kann man das bei Männern auch machen? Es gibt einen gewissen Punkt, wo der Mann megamäßig geil wird, ja. Das, den gibt es. Und wo ist dieser Punkt? Der ist unter den Füßen. Unter den Füßen? Der ist unter den Füßen, der ist an den Fersen. Der ist also kurz unter den Fersen. Ach. Wenn die Frau da massiert, das habe ich aber auch erst kennengelernt vor knapp einem halben Jahr, dass die Frau mir das gezeigt hat. Ich sage, das gibt es nicht. Da sagt sie, es gibt es genauso, wie es das gibt, was du bei mir gemacht hast. Ist dieser Punkt an beiden Füßen, an beiden Fersen? Es gibt den an beiden Fersen, genau. Und man massiert den, denn ich habe es noch selber ausprobiert bei mir. Und ich habe gedacht, scheiße, das funktioniert ja mehr als megamäßig. Ist der Punkt eher am Ende der Ferse, also hinten? Anfang. Wenn man jetzt halt in der Mitte ist, geht man mal mit dem Finger hoch, kurz bevor vor die Ferse. Und dann fängt man so mehr so außen, erst außen an zu massieren und dann geht man ganz langsam nach innen. Und das in richtigen Druck. Ist aber ja interessant. Also Mädels, massiert die Fersen eurer Männer heute Nacht noch. Ja. Ihr könnt ja jetzt schon während der Sendung anfangen. Ja. Mal sehen, was draus wird. Danke für den Tipp. Apropos, kannst du dich noch an mich erinnern? Ich habe vor einiger Zeit mal angerufen und habe gesagt, wenn alle Frauen so scheiße sind, sollte man sich überlegen, schwul zu werden. Ja, ich weiß. Aber ich hoffe, du hast dich eines anderen besonnen. Nein, ich stehe immer noch auf Frauen, aber ich sage noch den gleichen Spruch. Ja. Verwöhn mal die Frauen so mit dieser Methode und dann wirst du sicher auch gutes Feedback kriegen. Tschüss, Helge. Also, ciao. Ciao. So, jetzt noch kurz, relativ kurz, Barbara, 28. Ja, hallo Domian. Barbara, Safer Sex Spaß. Ja, Safer Sex Spaß. Das machen wir bei uns zu Hause mit Fun-Kondomen. Mit Fun-Kondomen? Sind das Kondome, die sprechen und lustige Sprüche aufgeklebt haben, oder? Das wäre nett, das ist aber, glaube ich, auch. Es gibt, glaube ich, eins, das wenn es von innen feucht wird, singt das God Save the Queen. Wie schön, kenne ich auch nicht. Aber nein, wie sehen denn eure Kondome aus? Die sind halt in verschiedenen Formen, zum Beispiel ein Elch oder ein Widder oder ein Krebs oder Sportarten oder was auch immer. Und die heißen Fun-Kondome sind auch so an sich selber nicht safe, sondern nur halt über einem anderen Kondom. Ach so, ja, da spült man ja gar nichts mehr. Doch, okay. Da spült man eine ganze Menge. Sagst du, aber was sagt dein Mann oder dein Freund? Der findet das auch prima. Also man muss ein normales Kondom aufziehen und dann das Fun-Kondom noch drüber. Ja. Ja, da bin ich ja eingepackt wie im Winter. Ja, aber der Akt an sich des Aufziehens macht ja eigentlich schon ziemlich viel Spaß. Ja. Also wir haben da immer Ersatzspaß frei eigentlich. Und auch weil die Figuren schon lustig sind. Also da gibt es also immer viel zu lachen, wenn ihr geil seid. Ja. Ja. Ah, guck mal hier, ein lustiger Elch oder so. Ja, und wir suchen uns auch immer so ein Thema. Also ich sag mal, zum Beispiel, als ich Geburtstag habe, habe ich einen Widder gekriegt. Aha. Und umgekehrt. Welches Thema ist denn zurzeit angesagt? Zurzeit ist angesagt ein Taucher. Ein Taucherkondom? Ja. Ein Männchen mit Taucherbrille? Ja, Taucherbrille und dann so ein Schnorchel guckt da oben raus. Wie lustig. Wie hart ist dieses Kondom denn? Ganz normal, wie ein normales dünnes auch. Also es wabbelt dann auch so rum, weil es aufgezogen wird. Ja. Also das ist total klasse. Macht ihr das denn immer so? Also nicht ganz immer, aber eigentlich schon sehr, sehr oft, seitdem wir die Dinger gefunden haben. Eigentlich, also wir verhüten ohnehin mit Kondomen, weil die Pille nicht nehmen möchte. Also ihr seid ein festes Pärchen, eine feste Beziehung. Ja. Seid ihr verheiratet? Nein. Nein, aber ihr seid ein festes Team. Wir sind seit 10 Jahren zusammen. Seit 10 Jahren. Das heißt also, bei euch geht es gar nicht jetzt um Infektionsrisikominderung, sondern es geht um Verhütung. Kinderminderung. Ja. Ich bin gerade im Überlegen, was es da noch so für lustige Sachen geben könnte, ne, an Kondomen. Ja, vor allen Dingen auch, da gibt es bestimmt auch noch viel. Also wir suchen zum Beispiel nach Nikoläusen oder sowas. Ja, das gibt's doch bestimmt. Oder Osterhasen. Ja, Nikolauskondom. Also ganz toll war, zu Valentinstag haben wir ein schönes gefunden mit einem ganz dicken Herz oben drauf und solche Sachen. Das gibt's ganz toll. Ein safer Sex-Tipp von Barbara in Sachen Fun-Kondome. Mit Fun-Kondom. Ja. Ich danke für deinen Anruf. Ja, danke. Tschüss, Barbara. Tschüss. So, meine Lieben, Annette Bastian war heute Nacht in der Technik und ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß beim Safer Sex. Mädels, ne, die Fersen von den Jungs und von den Ehemännern werden jetzt massiert. Da werden die Männer zu Stieren wahrscheinlich. Das könnt ihr mir morgen erzählen, wie es abgegangen ist heute Nacht bei euch zu Hause im Bett. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine tolle Nacht und wir sind morgen wieder da, 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ihr könnt mich da anrufen zu allen Themen, nicht nur zum Thema Safer Sex. Ab 0 Uhr sind wir schon erreichbar, telefonisch. Und um 1, wie gesagt, geht's dann los. Eine schöne Nacht. Bye, bye.